Modul 2. Die Hörsituation 1. Zwei. Drei. Verehrte Gäste, in unserer Fleisch- und Wurstwarenabteilung gibt es heute besondere Angebote. Nackensteak, 1 Kilo zu 6 Euro. Sie kommen jetzt mal an die Tafel, Sie werden mal das Gesetz hier nochmal der ganzen Klasse erklären. Also. 5. Sechs. Sieben. Departure of Tata.